Erster früher wart ihr geistlich tot. Das lag an euren Fehlern und Sünden. Zweiter, ihr habt so gelebt wie diese Welt. Ihr seid dem bösen Herrscher gefolgt. Dieser Geist arbeitet noch heute in Menschen, die nicht gehorchen. Dritter, wir alle haben früher so gelebt. Wir taten nur, was unser Körper und unsere Gedanken wollten. Gott war deshalb zornig auf uns. Vierter, aber Gott hat sehr viel Mitleid. Er liebt uns mit einer sehr großen Liebe. Fünfter, wir waren tot wegen unserer Sünden. Aber Gott machte uns mit Christus wieder lebendig. Er rettet euch nur durch seine Gnade. Sechster, er hat uns mit Jesus auferweckt. Wir sitzen jetzt mit ihm im Himmel. Siebter, Gott zeigt so seine große Güte. Er ist in Christus Jesus sehr freundlich zu uns. Achter, ihr seid durch den Glauben gerettet. Das ist ein Geschenk von Gott. Ihr habt das nicht selbst gemacht. Neunter, man kann sich die Rettung nicht verdienen. Deshalb kann niemand stolz auf sich sein. Zehnter, Gott hat uns gemacht. Er schuf uns in Christus Jesus für gute Taten. Diese Taten hat Gott schon vorher geplant. Elfter, denkt an früher. Ihr gehörtet nicht zum Volk Israel. Andere Leute nannten euch deshalb Unbeschnittene. Zwölfter, damals hattet ihr keinen Christus. Ihr gehörtet nicht zu Israel. Ihr kanntet Gottes Versprechen nicht. Ihr hattet keine Hoffnung und keinen Gott. Dreizehnter, aber jetzt seid ihr in Christus Jesus. Früher wart ihr weit weg. Jetzt seid ihr Gott nah durch das Blut von Christus. Vierzehnter, Jesus Christus ist unser Friede. Er macht aus zwei Gruppen eine Gruppe. Er hat die Mauer zwischen uns abgerissen. Fünfzehnter, er beendete die alten Regeln und Gesetze. Er wollte aus den zwei Gruppen einen neuen Menschen machen. So schuf er Frieden. Sechzehnter, er versöhnte beide Gruppen mit Gott durch das Kreuz. Er tötete den Hass zwischen ihnen. Siebzehnter, Jesus kam und brachte die Nachricht vom Frieden. Er brachte Frieden für die Fernen und für die Nahen. Achtzehnter, durch Jesus können wir alle zum Vater kommen. Wir haben alle denselben Geist. Neunzehnter, jetzt seid ihr keine Fremden mehr. Ihr seid Bürger zusammen mit den Heiligen. Ihr gehört jetzt zur Familie Gottes. Zwanzigster, ihr seid wie ein Haus auf einem Fundament. Die Apostel und Propheten sind das Fundament. Jesus Christus ist der wichtigste Stein. 21. In ihm hält das ganze Gebäude zusammen. Es wächst zu einem heiligen Tempel für den Herrn. 22. Durch Jesus werdet auch ihr mit eingebaut. Gott wohnt in diesem Haus durch seinen Geist.